Hallo, hallo, hallo, good morning. Hallo, hallo, hallo, guten Morgen. So after Paul shows them that who they really are and what they really are. Nachdem Paulus ihnen also gezeigt hat, wer sie wirklich sind und was sie wirklich sind. Then he goes on in verse 12. Fährt er in Vers 12 fort. We work hard, toiling with our own hands. Wir arbeiten hart und schuften mit unseren eigenen Händen. Now, so many decades raising up leaders in the kingdom. Nach so vielen Jahrzehnten, in denen ich Leiter im Reich Gottes gelehrt habe. And having seen beautiful fruit from that. Und schöne Früchte gesehen habe. There's always been this sadness in my heart too. War da auch immer diese Traurigkeit in meinem Herz? When I saw so many people who said they are called to the full-time ministry. Wenn ich so viele Menschen sah, die sagten, sie seien zum Vollzeitdienst berufen. They are called to serve God. Sie seien berufen, Gott zu dienen. But they were lazy. Aber sie waren faul. You know, and I've tried to work with some of those people. Ich versuchte, mit einigen dieser Menschen zu arbeiten. I've tried to tell them that if you're really called to serve God, you will do anything. Ich versuchte ihnen zu sagen, wenn du wirklich berufen bist, Gott zu dienen, wirst du alles tun. Look what Paul said. Schau, was Paulus sagt. He didn't say, I'm the apostle called by God, you guys support me and I'm just preaching the gospel. Er sagt nicht, ich bin der von Gott berufene Apostel, ihr unterstützt mich und ich predige nur das Evangelium. Paul says, we work hard with our own hands. Paulus sagt, wir arbeiten hart mit unseren eigenen Händen. So that means that he was willing to have a secular job in order to be an apostle. Das heißt, er war bereit, eine weltliche Arbeit zu haben, um Apostel zu sein. Well, that's a new thought, isn't it? Das ist ein neuer Gedanke, nicht wahr? Do you remember Acts chapter 6? Erinnerst du dich an Apostelgeschichte 6? When the people came and complained to the apostles. Als das Volk zu den Aposteln kam und sich beklagte. That their widows did not get their food. Dass ihre Witwen nicht genug zu essen bekamen. And the apostles said something that, in my opinion, it was a mistake. Und die Apostel sagten etwas, das meiner Meinung nach ein Fehler war. The apostles. They said, you choose seven men full of faith in the Holy Spirit. Sie sagten, ihr wählt sieben Männer aus, voll des Glaubens im Heiligen Geist. Because we can't do that. Denn wir können das nicht tun. We have to give our lives to prayer and the word of God. Wir müssen unser Leben dem Gebet und dem Wort Gottes widmen. Now, I always, not, I mean, long, long time ago, I thought, wow, that was noble. Damals, vor langer Zeit, dachte ich, wow, das ist nobel. They are so committed to the full-time ministry. Sie sind so engagiert im Vollzeitdienst. That they are delegating this work. Dass sie diese Arbeit delegieren. But actually, today I don't agree. I think it was a wrong decision. Heute bin ich nicht mehr dieser Meinung. Ich denke, es war eine falsche Entscheidung. I cannot imagine that Paul would have done that if he would have been around. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus das getan hätte, wenn er da gewesen wäre. You see, in my understanding, this was the first sign where clericalism entered into the church. Nach meinem Verständnis war dies das erste Anzeichen für Klerikalismus in der Gemeinde. We, the apostles, are called to spiritual ministry, and you guys do the secular stuff. Wir, die Apostel, sind zum geistlichen Dienst berufen, und ihr macht diesen weltlichen Kram. That's what they said in Acts 6, but Paul wasn't around until Acts 9. Das sagten sie in Apostelgeschichte 6, aber Paulus war bis Kapitel 9 nicht da. See, Paul had a completely different attitude. Paulus hatte eine ganz andere Einstellung. Paul had the attitude that if we need to be true apostles and serve Jesus and promote the kingdom. Paulus hatte die Einstellung, wenn wir wahre Apostel sind und Jesus dienen und das Reich Gottes mitgestalten wollen, we will do whatever it takes. Werden wir alles tun, was nötig ist. And I've taken that attitude. Ich habe diese Haltung angenommen. So in my 40 years of serving Jesus, I've worked as a waiter in restaurants, I've worked in schools, I've sold newspapers, I've done a lot of different things. In den 40 Jahren, in denen ich Jesus diene, habe ich als Kellner in Restaurants gearbeitet, in Schulen, Zeitungen verkauft. Ich habe viele verschiedene Dinge getan. And I remember that a lot of pastors thought that was wrong. Ich erinnere mich, dass viele Pastoren das für falsch hielten. They thought I should go around to raise full-time support so I could be in full-time ministry. Sie meinten, ich solle herumgehen und um Unterstützung bitten, um im Vollzeitdienst sein zu können. But I didn't see that was the heart of the Apostle Paul. Ich konnte diese Einstellung nicht auf dem Herzen des Apostel Paulus erkennen. Paul knew what he was called to do. Paulus wusste, wozu er berufen war. And in order to do that, he was willing to do anything that it takes to fulfill the call of God. Und um das zu tun, war er bereit, alles zu tun, was nötig war, um den Ruf Gottes zu erfüllen. Even working with his own hands in a secular job while he preached the gospel. Er arbeitete sogar mit seinen eigenen Händen in einem weltlichen Beruf, während er das Evangelium predigte. I'm not saying there's something wrong that people should be in the full-time ministry. I'm not saying that. Ich sage damit nicht, es sei falsch, dass Menschen im Vollzeitdienst arbeiten. Das sage ich nicht. But I'm saying that the heart attitude is wrong. Ich sage, es ist eine falsche Herzenseinstellung. That people are separating the spiritual from the secular. Wenn die Menschen das Geistliche vom Weltlichen trennen. See, when Paul worked hard with his hands, to him that was as spiritual as it was for him to preach the gospel. Wenn Paulus mit seinen Händen hart arbeitete, war das für ihn ebenso geistlich wie das Evangelium predigen. So he wanted to show the Corinthians, look, I'm not a great hero, superstar apostle. So wollte er den Korinthern zeigen, schaut, ich bin nicht der große, heldenhafte, superstar Apostel. I'm working hard to make this happen. Ich arbeite hart, damit dies alles geschieht. When people abuse and insult us, he says, we respond with a blessing. Wenn wir beschimpft und beleidigt werden, dann segnen wir. And when severely persecuted, we endure it with patience. Und wenn wir schwer verfolgt werden, ertragen wir es mit Geduld. Where did he learn that from? Von wem hat er das gelernt? Doesn't that sound very much like Jesus taught in the Beatitudes? Klingt das nicht sehr danach, was Jesus in den Seligpreisungen lehrt? Doesn't that sound very much like Jesus who said, hey, bless those who hate you? Hört sich das nicht sehr nach Jesus an, der sagte, segnet die, die euch hassen? Do good to those who persecute you? Tut denen Gutes, die euch verfolgen? So Paul had this attitude that when the people, so they abuse us, they hurt us and they persecute us, we are going to be loving, kind and patient. Paulus hatte genau diese Einstellung. Wenn Menschen uns missbrauchen, uns verletzen und verfolgen, werden wir liebevoll und geduldig sein. When I see how some ministries defend themselves and fight publicly in social media when they are attacked. Wenn ich sehe, wie sich manche Dienste verteidigen und die Öffentlichkeit in sozialen Medien bekämpfen, weil sie attackiert werden. I wonder what Paul feels about that as he watches them. Frage ich mich, was Paulus dabei empfindet, wenn er das beobachtet. I wonder if he says, my goodness, didn't you hear what Jesus taught you? Ich frage mich, ob er sagt, meine Güte, habt ihr nicht gehört, was Jesus euch gelehrt hat? Don't fight back. Schlagt nicht zurück. Don't whine, cry and complain. Endure it with patience. Jammert nicht, weint nicht, beklagt euch nicht. Ertragt es mit Geduld. So Paul was a true apostle who displayed the heart of the one who sent him, which was Jesus. Paulus war wirklich ein wahrer Apostel, der das Herz dessen widerspiegelte, der ihn gesandt hatte, nämlich Jesus. That's the life we all need to aim to live. Das ist das Leben, das wir alle anstreben müssen. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.